K. Ich brauche unbedingt Fahrkarten für die S-Bahn. Wo gibt es die? Bitte schnell, ich habe so wenig Zeit. Ich weiß nicht. Vielleicht am Schalter? Nein, die sind alle geschlossen. Was mache ich nur? Vielleicht gibt es die Fahrkarten auch am Zeitungskiosk. Nein, nein, die verkaufen keine Fahrkarten. Sie müssen zum Automaten gehen. Aber das dauert doch so lange. Ich kann das auch gar nicht. Doch, kommen Sie. Ich helfe Ihnen.